It feels just like it sounds. It feels like it sounds. Auf der Spitze dieser Höllenmaschine ritten die drei amerikanischen Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins zum Mond. Der Name Saturn V. Baumeister Wernher von Braun. Die mächtigste Rakete jener Tage. Über 100 Meter hoch. Das ist fast 30 Jahre her. Damals, als ich 18 war, hatte ich keine Ahnung, wie schwierig die Sache wirklich sein würde und was uns alles bevorstehen würde. Aber das eine kann ich mit Gewissheit sagen: Wenn ich heute 18 wäre, würde ich genauso wieder anfangen. Raketen fliegen Menschen und Material in den Weltraum. Ihre Erfindung hat uns in die Lage versetzt, den Heimatplaneten zu verlassen. Das ist eine ungeheure Leistung und im Grunde genommen absurd. Denn außerhalb der Erde kann der Mensch nicht leben. Und dennoch fliegt er von ihr fort. Welcher Art, glauben Sie, Herr Dr. von Braun, werden die nächsten Schritte sein, die man zu erwarten hat, zur bemannten Raumfahrt zu? Ich erwarte, dass die Richtung zwei verschiedene Kurse nehmen wird. Das eine ist, dass man Versuche machen wird, zunächst instrumentierte Satelliten und dann eventuell mit Versuchstieren ausgerüstete Satelliten und schließlich mit Menschen ausgerüstete kleine Satelliten aus einer Umlaufbahn zur Oberfläche der Erde zurückzubringen. Ja. Man wird das natürlich nicht gleich mit Menschen versuchen, sondern erst, wie gesagt, mit Apparaten und dann vielleicht mit Versuchstieren. Und erst wenn solche Versuche gelungen sind, wird man schließlich einen Menschen reinsetzen. Auf die Weise wird man lernen, Menschen aus dem Weltenraum wieder zurückzukriegen, was ja eine wesentliche Voraussetzung für den bemannten Weltraumflug ist. Die ersten Raketen entstanden wahrscheinlich durch Zufall. Schon vor mehr als 1000 Jahren feierten die Chinesen Feste, bei denen sie mit Sprengpulver gefüllte Bambusstäbe ins Feuer warfen, damit sie unter lautem Krachen explodierten. Ein Ritual, um die Götter zu besänftigen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren immer mal wieder einige dieser Stäbe nicht ausreichend fest verschlossen, sodass sie an einer Seite undicht wurden. Das Pulver entzündete sich und ein Feuerschweif trat am offenen Ende aus. Solch ein Bambusrohr fauchte dann in wilden Kurven durch die Gegend. Es war zu einer Feststoffrakete geworden. 22. August 2016, Baikonur, Kosmodrom, Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind, endloser Himmel. Bin seit 3 Tagen hier. Eine historische Stätte. Hier startete vor 59 Jahren der allererste Satellit in der Geschichte der Menschheit. Aber das ist nicht das eigentlich Irre hier. Das Gelände ist riesig. 6.700 Quadratkilometer. 6.717 Quadratkilometer. Klappe! Ein gigantisches Gelände. Ich fahre den ganzen Tag mit einem Jeep herum. Gibt's hier billig zu mieten. Sind allerdings ziemliche Schrottdinger. Man kommt immer wieder an großen Hallen vorbei. In manchen leben und arbeiten Leute, andere sind leer und verfallen. Vorhin war ich in einer Halle, wo sie an kleinen Space-Helikoptern bauen. Richtig wie früher in einer Autowerkstatt. Lauter Freaks, viele Japaner dabei. Sind lauter kleine Unternehmen, ja, oder sowas ähnliches. Die Hallen hier, dafür zahlen sie nichts. Niemand kümmert sich um das Gebiet, obwohl von hier immer noch Raketen starten. Ganz alte Interkontinentalraketen. Sie rotten irgendwo vor sich hin. Aber manchmal kommt jemand, der einen Satelliten launchen will. Und dann holen diese Typen hier das alte Gerät aus den Bunkern und Schuppen und knallen eine funktionstüchtige SS-18 zusammen. Und damit ballern sie den Satelliten dann in die Umlaufbahn. Na klar, dass sie mega billig sind. Wir haben kleine, alte Propellermaschinen von der Armee. Damit fliegen sie zum Einkaufen. 400 Kilometer weiter. Ich will mir die alte Abschussrampe für die Soyuz TM ansehen. Von dort ist der erste Mensch in den Weltraum geflogen. Das ist echt Geschichte. 1232 wurden Kriegsraketen zum ersten Mal dokumentiert. Die Chinesen setzten sie in Form von Feuerpfeilen bei der Schlacht von Kaifung Fu gegen die Mongolen ein. Die kleinen Raketen waren auf Pfeile gebunden und trugen diese sehr viel weiter, als Pfeile normalerweise fliegen. Jahrhunderte später fand der Franzose Jean Froissan heraus, dass die Flugbahn einer Rakete stabiler ist, wenn man sie aus einer Röhre heraus abschießt, und erfand damit den Vorläufer der Bazooka. Im 17. Jahrhundert wurden Isaac Newtons Gesetze der Bewegung erstmals auf Raketen angewendet. Dadurch bekam die Beschäftigung mit Raketen einen wissenschaftlichen Hintergrund. Man fand unter anderem heraus, wie man Raketen durch Eigenrotation während des Fluges stabilisieren konnte und baute immer größere Einheiten, bis zu fast 100 Kilogramm Gewicht. Dann wurde die Granate entwickelt. Sie war effektiver als ein Raketengeschoss und das Militär verlor das Interesse. Raketen wurden wieder ausschließlich als Feuerwerkskörper verwendet. In der Frühzeit der Fliegerei war es auch so, dass die Finanzierung der meisten experimentellen Flugzeugmuster aus militärischen Budgets betrieben wurde, einfach weil damals ein kommerzieller Nutznießer, der solche Entwicklungsarbeiten hätte bezahlen können, noch gar nicht vorhanden war. Ja. Mit anderen Worten, bevor eine Verkehrsfliegerei möglich war, musste erstmal ein zuverlässiges Flugzeug da sein und die Mittel dafür kamen, wo sollten sie sonst hergekommen sein, aus dem militärischen Budget. Und ich glaube, in der Rakete liegt es ein bisschen ähnlich. Ja. Genauso wie es in der Fliegerei schließlich eine kommerzielle Fliegerei gegeben hat, die heute die Völker vielleicht mehr zusammenbringt, als die Bomben sie auseinandergetrieben haben, so sehe ich dieselbe Zukunft für die Rakete auch voraus. Der russische Lehrer Konstantin Tsiolkovsky äußerte 1898 zum ersten Mal die Idee, mit Raketen in den Weltraum zu fliegen. Vorher hatte nie jemand daran gedacht, es zumindest nicht gesagt oder geschrieben. Tsiolkovsky vermutete, man müsse Raketen mit flüssigem Treibstoff antreiben, um sie schneller zu machen. Er war sicher, dass die Geschwindigkeit einer Rakete ausschließlich von der Austrittsgeschwindigkeit der verbrennenden Gase abhängt. Er hat es nie ausprobiert, aber er hatte recht. Mit dieser Idee konnte das Zeitalter der Raumfahrt beginnen. Konstantin Tsiolkovsky gilt daher als ihr Vater. 23. August 2016, Baikonur Kosmodrom, Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind, endloser Himmel. Mich hat was gestochen! Ein kasachischer Wespenmutant. Die gibt's bestimmt nur hier. Bereiten sich auf ihre Reise zu den Sternen vor. Hab mich gefragt, ob sie je Fliegen oder Mücken oder Wespen oder anderes Getier an Bord hatten. Jedenfalls brennt das höllisch. Und mein Bein ist stark geschwollen. Am Gagarin-Komplex, wo ich gestern war, stehen auch Wohnhäuser. Total runtergekommen, noch viel mehr als da, wo ich zurzeit wohne. In den Gebäuden leben Ausgeflippte, Kometenjünger. Sie warten auf was weiß ich für Teile. Hale-Bopp oder Wirtan oder Shoemaker-Levy oder namenlose Asteroiden. Evgeny sagt, man kann nie wissen, was sie dann machen. Man kann auch nicht ausschließen, dass sie Massenselbstmord begehen. Ist schon passiert. Dunkle Sache das. Irgendwie versauen sie mit ihrer Anwesenheit die Atmosphäre am Gagarin-Komplex. Quatschen einen an, reden wirres Zeug. Ich habe ihnen zwei T-Shirts abgekauft. Heaven Calls und Round and Round and Round. Ja, das ist zwar nicht der Renner, aber ich bin sie damit losgeworden. Zweiter Weltkrieg. Die Rakete wird wieder Kriegswaffe. In Peenemünde arbeiteten deutsche Wissenschaftler an Raketen. Sie nannten sie Aggregat 1 bis 5. Aggregat 4 wurde das wichtigste Objekt und bekam, sobald es einsatzfähig war, den Namen V2, Vergeltungswaffe 2. Die in jenen Tagen oft beschworene Wunderwaffe des Führers, mit der er die Kriegsgeschicke herumzureißen versprach. Die V2 war die erste echte, voll funktionstüchtige, viele hundert Kilometer weit fliegende Flüssigtreibstoffrakete in der Geschichte der Menschen. Als Adolf Hitler begriff, dass der Krieg verloren war, befahl er, das gesamte Team der Raketenwissenschaftler in Peenemünde, es waren über 100 Personen, zu erschießen, damit sie nicht in die Hände der Gegner fielen. Die Wissenschaftler erfuhren rechtzeitig von diesem Plan und flohen in amerikanische Gefangenschaft. Das ist der Beginn der amerikanischen Raumfahrt. Die Sieger nehmen das gesamte Team sowie einige hundert fertige und unfertige V2-Raketen mit in die USA. Schon 1946 beginnen sie, die Raketen zu Testzwecken in die hohe Atmosphäre zu schießen. Und weit darüber hinaus. Die UdSSR tut das Gleiche. Der Rüstungswettlauf des Kalten Krieges nimmt seinen Anfang. Raketen werden darin eine immer wichtigere Rolle spielen. Für die USA spielt ein Mann in der Raketentechnik eine herausragende Rolle. Der Leiter des ehemaligen deutschen Raketenzentrums in Peenemünde und Erfinder des Aggregat 4, Wernher von Braun. Zunächst mal ist es nur bedingt richtig, dass nur militärische Raketen die vorhandenen Satelliten geschaffen haben. Die Vanguard-Rakete, die ja inzwischen auch einen, wenn auch kleinen, Sender in den Orbit gebracht hat, ist ganz ausschließlich für friedliche Zwecke, und zwar speziell für das internationale geophysikalische Jahr, entwickelt worden. Wernher von Braun wurde in den USA Leiter der Army Ballistic Missile Agency und entwickelte aus der V2 Schritt für Schritt die Trägersysteme Redstone, Atlas und Titan. Nach dem Sputnik-Schock, den die UdSSR den Amerikanern im Oktober 1957 versetzte, erfolgte die Gründung der NASA. Wernher von Braun wechselte dorthin und baute die bis dahin entwickelten Trägersysteme so um, dass sie Satelliten in den Weltraum tragen konnten. Die Mercury Redstone 3 brachte am 5. Mai 1961 den ersten Amerikaner, Alan B. Shepard, in den Weltraum, jedoch noch nicht in eine Umlaufbahn. Die erste Erdumkreisung von John Glenn wird mit einer Atlas 6 am 20. Februar 1962 bewerkstelligt. Und wenig später fliegen die Gemini-Kapseln an der Spitze von Titan-Raketen in den Orbit. Doch die Raketen müssen noch stärker werden. Der Präsident will es so. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Man will zum Mond, um den Russen die Vorherrschaft im Weltraum ein für alle Mal abzunehmen. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy, setzt mit dieser Rede einen enormen Innovationsschub in Gang. Wernher von Braun und sein Team erhalten den Auftrag, eine Rakete zu bauen, die Menschen zum Mond bringen kann. Und er soll sich beeilen. Die Sache muss noch in den 60er Jahren durchgeführt werden. Der Präsident hat es gesagt. In diesem Jahrzehnt. Wernher von Braun baut die Saturn V und damit die Brücke zum Mond. 24. August 2016, Baikonur, Kosmodrom, Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost. Sehr heiß, kräftiger Nordwind, endloser Himmel. Hab mit Jewgeni Sternschnuppen beobachtet. Sie ballern hier alle paar Minuten über den Himmel. August, sagt Jewgeni. August, da fliegt die Erde durch einen Staubnebel. Die Perseiden. Die Sternschnuppen sind mini-kleine Staubteilchen, die der Erde so nahe kommen, dass sie in der Atmosphäre verglühen. Etwas mehr als 150.000 Stundenkilometer haben sie drauf, wenn sie anfangen zu verglühen. Ja, darum sind sie so schnell, wenn man sie sieht. Jewgeni beobachtet Sternschnuppen jedes Jahr im August. Er hasst Fernsehen, außer Space TV. Das läuft in seiner kleinen Bude ununterbrochen. Er lebt seit 30 Jahren hier auf dem Gelände. Ist noch aus der Zeit der alten Sowjetunion, als das hier der Weltraumbahnhof des größten Reiches der Erde war. Damals, sagt er, hatten sie das Paradies hier. Dann ist alles verfallen und seit fast 10 Jahren ist Baikonur irgendetwas zwischen Chaos und Superkapitalismus. Manchmal denke ich, was das für ein Leben ist. Sitzt seit 30 Jahren mit seiner Frau in einer 40 Quadratmeter Wohnung in der Steppe von Kasachstan und schaut nur nach oben in den Kosmos zu den Sternen. Der war noch nie oben, dazu reicht sein Geld nicht. Und wird auch nie reichen. Er ist ein Facharbeiter der Space Industry. Wenn die Typen einen Satelliten launchen, kommen sie zu ihm. Jewgeni weiß, wie man die alten Anlagen hier in Gang setzt, um Treibstoff für die Rakete zu produzieren. Das ist sein Geschäft. Er verdient eine Menge Geld, aber das wird er schnell wieder los. Für die Ersatzteile, die er für seine Maschinen braucht. Es geht hier eigentlich zu wie auf dem Bazar, nur dass die Stände immer gleich kilometerweit auseinander liegen. Hab für Jewgeni eine Ladung Lammfleisch besorgt. Das ist ihm viel lieber, als wenn ich ihm Geld dafür gebe, dass ich bei ihm wohnen kann. Ivanka, seine Frau, kocht absolut Spitzenklasse. Ja, ich habe dann so ein astronomisches Monatsblatt gehabt, abonniert hatte. Ich glaube, das hieß Sternbüchlein, das kam jeden Monat raus. Und da erschien eines Tages im Jahr 1925 oder 26 ein Artikel drin, dass ein deutscher Professor namens Obert behauptet hätte, man könnte mit einer Rakete zum Mond fahren. Das regte mich furchtbar auf. In dem Artikel stand drin, dass dieser Obert ein Buch geschrieben hätte, die Rakete zu den Planeten räumen, dass da alle Einzelheiten drinstünden. Und daraufhin habe ich mir als Penela dieses Buch besorgt von der nächsten Bücherei. Ich war furchtbar entsetzt, als dieses Buch voll von mathematischen Formeln war. Und daraufhin entschied ich mich, dass wenn ich das Buch je verstehen wollte, dass ich wohl in Mathematik und Physik erstmal mir einige Grundlagen beschaffen musste. Und so habe ich dann auch Interesse an diesen Fächern bekommen. Zukünftig werden Raketen billiger fliegen müssen. Tausende von Kommunikationssatelliten müssen in den Orbit. Reisemanager denken über Tourismus im Weltraum nach. Und auch der Mond und der Mars werden bald wieder Ziele von Astronautinnen und Astronauten sein. Vieles von dem, was in Zukunft geschehen soll, setzt voraus, dass Raketen viel preiswerter als heute fliegen. Gleich nach dem Abitur wandte ich mich an den Raketenschriftsteller Willi Ley, der mit Obert damals Verbindung hatte, und sagte ihm, ich würde gerne Obert kennenlernen und ihm irgendwie helfen. Wie auch immer ein Abiturient so einem Mann helfen kann, aber das hat dann der Willi Ley arrangiert und ich habe dann Obert tatsächlich im Jahr 1930 bei seinen allerersten Versuchen in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Plötzensee bei Berlin helfen können. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, die Sache war so gewesen, Obert hatte dieses Buch geschrieben und als Resultat dieses Buches hatte die UFA ihn im Jahr 1929 nach Berlin geholt, Fritz Lang von der UFA, um ihm zu helfen bei der Beratung von seinem Film Frau im Mond. Ach ja. Und da hat Obert ein bisschen Geld draus verdient, die er dann aber in Raketenversuche reingesteckt hat. Und die UFA hat das dann noch weiter unterstützt, weil die UFA sich etwas naiv dachte, wenn sie gleichzeitig zu der Filmpremiere dann eine Rakete in die Stratosphäre schießen könnten, dann würde das also ein ganz besonders gute Grundlage für so eine Premiere-Eröffnung sein. Und so weit war man natürlich damals noch nicht und die Geschichte war etwas voreilig. Es gab dann ein Zerwürfnis zwischen Obert und der UFA nach einer Weile, wie nicht anders zu erwarten war. Aber Obert setzte sich dann mit der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Verbindung, um die mit Mitteln der UFA gebauten kleinen Raketenmotoren, das waren noch so Dinger, die man in einen Wassereimer stellte und mit einer Äpfelwaage den Schub maß, ja, um dies also zu demonstrieren und einen offiziellen Behördenstempel zu bekommen, der attestieren würde, dass er diese Leistung nun also produziert hatte. Und es war bei diesen Versuchen Chemisch-Technischen Reichsanstalt, dass ich Obert behilflich war. Ach ja. Hermann Obert? Ich glaube, die Amerikaner haben 8 kostbare Jahre mit Herumprobieren und vielem Hin- und Herberaten und so weiter verloren, wenn in Russland ein Mann an der Spitze stand, der wusste, was er wollte und einfach sagte, du machst jetzt dies, du machst jetzt das, fertig. Aber die Amerikaner haben in der letzten Zeit stark aufgeholt und ich hoffe, sie werden die Russen wieder einholen. Das heißt aber in Richtung bemannte Rakete, was Sie am Anfang sagten. Ja, also die Amerikaner haben jetzt so viel eingesehen, dass man bemannte Raketen braucht. Auch das russische Interesse an Raketen erwachte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Kolonel Sergei Karoljow sah Ende 1945 bei einigen V-2-Starts in Cuxhaven zu, die der US-Präsident Eisenhower zu Demonstrationszwecken angeordnet hatte. Sergei Karoljow war sehr beeindruckt, hatte aber das Nachsehen, da fast alle Wissenschaftler aus Peenemünde in die USA gingen und mit ihnen die Raketen. Karoljow wurde in der UdSSR Leiter der sowjetischen Raketentechnik und der Entwickler der Raketensysteme Vostok, Waschod und Soyuz. Die Soyuz fliegt noch heute. Sie bringt seit 1961 Kosmonauten ins All. Und sie wird sie auch zur internationalen Raumstation fliegen. 25. August 2016, Baikonur, Kosmodrom, Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost, sehr heiß, kräftiger Nordwind, endloser Himmel. Evgeny hat mich zu seiner Rampe mitgenommen. LOX LN2 Produktion. Sie liegt nördlich des Gagarin-Komplexes, war früher Montagehalle, Testgelände und Abschussbasis für die Energia-Rakete. Stärkste Rakete, die Menschen je gebaut haben. 170 Millionen PS, sind aber nur ein paar geflogen, zu teuer und dann in den Wirren untergegangen. Evgeny sagt, in den letzten 25 Jahren hat sich niemand von der Privatindustrie für russische Technologie interessiert. Alle wollen amerikanische und europäische Technologie, außer die Grassroot-Firmen. Sie kommen her und lassen sich aus dem, was hier in irgendwelchen Hallen herumliegt, Raketen und Satelliten zusammenbauen. Jewgeni hat wieder Kundschaft. 12 arabische Kommunikationssatelliten müssen in die Umlaufbahn. Das bedeutet, dass 3 Raketen starten werden. Wenn er den Treibstoff zusammenbrauen kann, ohne Ersatzteile kaufen zu müssen, macht er damit so viel Geld, dass er hier verschwinden kann. Er braucht dann nie wieder zu arbeiten. Aber das sagt er, hofft er jedes Mal und es wird nie was. Auf der Rampe sieht es unbeschreiblich aus. Ein wirklich großer Haufen Schrott. Und ich hätte Angst, hier zu sein, wenn er diese Maschinen anwirft. Dass er damit Sauerstoff auf minus 200 Grad herunterkühlt, bis er flüssig ist, scheint völlig unmöglich. Aber er kann es! Und ich will es nicht sehen, ist sicher ein unwahrscheinlicher Lärm. Nach dem Ende des Kalten Krieges standen und stehen die ehemaligen Gegner und Raumfahrtnationen USA und Russland vor einem Arsenal überflüssiger Interkontinentalraketen, die nun abgerüstet werden müssen. Die Russen bauen die alten SS-18 Atomsprengkopfträgersysteme so um, dass sie für den Transport von Satelliten eingesetzt werden können. Für russische Raketen gibt es 2 Kosmodrome. Das zweite, Plesetsk, ist etwas mehr als 1700 Quadratkilometer groß und war zur Zeit des Kalten Krieges ausschließlich für militärische Starts reserviert. Heute dient es vor allem für wissenschaftliche und kommerzielle Starts. 25. August 2016, Baikonur, Kosmodrom, Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost, sehr heiß, kräftiger Nordwind, endloser Himmel, Nachtrag. Es gibt das Gerücht, dass in Baikonur ein bemannter Start bevorstehen soll. Klingt eigentlich unwahrscheinlich, aber seit einigen Tagen tauchen im Gebiet verdächtig viele russische Funktionäre auf. Sie fahren in kleinen Verbänden herum und haben bewaffnete Eskorten bei sich. Alles Show, sagt Jewgeni. Aber es sieht richtig offiziell aus. Wenn Sie mit so einem Gefolge auftauchen, sagt er, haben Sie was Großes vor. Ist ja immer noch Ihr Gebiet hier, wenn Sie sich auch nicht mehr drum kümmern. Jewgeni hat Sie heute gesehen und er ist sicher, dass der Verteidigungsminister dabei war. Das heißt, Sie schicken von hier Kosmonauten hoch. Ja, vielleicht zum Mars. Es gibt Gerüchte, sagt er, aber das wäre Wahnsinn. Eine Mars-Mission startet von der Raumstation, sage ich. Doch das sieht er nicht so. Die Amerikaner sicher, die starten von oben aus zum Mars. Bei den Russen aber kann man nie wissen, was sie tun. Auf jeden Fall soll ich noch eine Zeit lang bleiben, sagt er. Hier passiert in den nächsten Tagen und Wochen was. Ha! Wochen! Diese Russen leben echt in einer anderen Zeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde auch gerne nach Kourou, Französisch-Guayana, den europäischen Weltraumbahnhof ansehen. Sie testen dort die Dropwing-Tanks. Andererseits, wenn die hier zum Mars aufbrechen, ich würde mir in den Hintern beißen, wenn ich das verpasse. Die Weltraummissionen der NASA starten seit Anbeginn der amerikanischen Raumfahrt von Cape Canaveral. Neu eingerichtet wird zurzeit der Spaceport Vandenberg an der Küste des Pazifischen Ozeans in Kalifornien. 2004 sollen von dort vor allem kommerzielle Missionen in den Weltraum starten, zu unschlagbar günstigen Bedingungen. Darüber hinaus gibt es in den USA weitere Abschussbasen, auf denen Testflüge und militärische Missionen durchgeführt werden. Sie sind geheim. Wir wussten aber die ganze Zeit schon in Peenemünde, und meine Vorgeschichte aus dem Verein für Raumschifffahrt ist ja der beste Beweis dafür, dass die Rakete im Grunde genommen nur durch Betriebsunfall für militärische Gründe, Zwecke mal verwendet worden war und dass ihre wirkliche Zukunftsmöglichkeit in der Eroberung des Weltraums liegt. Und einer der Hauptgründe, der uns bewegte, damals dieses Angebot anzunehmen, nach Amerika war, zu gehen, lag einfach darin, dass wir sagten, wir haben ein Erbgut hier in der Hand, wir haben ein Erbgut hier in der Hand, das wir uns in 15 Jahren harter Arbeit erarbeitet haben, wo wir nun weiter sind als der Rest der Welt, und wir wollten eben dieses Kenntnisgut in irgendeiner Form dem Menschen erhalten, wollten es aber auch gleichzeitig in die Hände von solchen Menschen leben, zu denen wir das Vertrauen hatten. Europa hat mit der Ariane 4 die kommerziell erfolgreichste Rakete der Welt. Circa 60% aller kommerziellen Raketenstarts, um Satelliten in den Orbit zu bringen, erfolgen mit der Ariane 4. Die 1997 erstmals erfolgreich gestartete Ariane 5 sichert diese Position, was in Anbetracht der russischen Initiative, abzurüstende Kriegsraketen gewinnbringend zu vermarkten, allerdings schwierig werden könnte. Europäische Trägersysteme starten von Kourou in Französisch-Guayana in Südamerika. Der Weltraumbahnhof liegt sehr günstig. Die Raketen können hier die Erdrotation für den Schub optimal nutzen und sind dadurch in der Lage, fast 30% mehr Nutzlast mitzunehmen, als das bei einem Start von Cape Canaveral aus möglich wäre. Japan bietet mit der H-2 und China mit dem System Langer Marsch preiswerte Raketenflüge an. Der Markt für kommerzielle Weltraumflüge ist groß, die Konkurrenz ebenfalls, und Raketen gibt es genug. Das Rennen machen werden die billigen Angebote. Und auf diesem Sektor stehen eine Menge neuer Erfindungen an, beflügelt von den traumhaften Gewinnen, die zu erzielen sind, wenn der Flug in den Orbit auch für Touristen bezahlbar wird oder ganze Fabriken im Erdorbit entstehen. Das Interesse der Wirtschaft, hier aktiv zu werden, wächst ständig. Eines Tages wird, das behaupten einige Unternehmen schon heute, die Rakete als Transportmittel so selbstverständlich sein wie heute das Flugzeug. Herr Professor, zum Abschluss nur noch eine Frage. Was meinen Sie, ist das Hauptprojekt, was es jetzt zu schaffen gilt? Die Raumstation außerhalb der Erde oder der Flug zum Mond oder ich weiß es nicht. Ich glaube, das Erste wird die sogenannte Sprungbrettstation sein. Die wird bedeutend billiger sein, als man denkt, wenn man nur die illustrierten Zeitschriften liest. Und die wird um die Erde kreisen und dort wird wahrscheinlich dann das elektrische Raumschiff gebaut werden. Und dieses wird uns dann die weiteren Etappen der Weltraumfahrt erschließen. 25. August 2016, Baikonur, Kosmodrom, Kasachstan, 45 Grad, 5 Minuten Nord, 63 Grad, 4 Minuten Ost, sehr heiß, kräftiger Nordwind, endloser Himmel. Noch ein Nachtrag! Der Jeep ist kaputt gegangen. Das macht das Warten noch unerträglicher. Ich hänge hier herum in dieser Steppe. Es passiert nichts. Jewgeni meint, jetzt würde ich endlich mal dazu kommen, den echten Alltag in der Space Industry kennenzulernen. Aber es passiert nichts.